Und alle kamen sie aus Roma und aus Napoli, denn es stand schlimm um La Mama. Und aus dem fernen Brindisi kam Giorgio, der verlorene Sohn, nahm seinen ganzen Monatslohn, kaufte Geschenke ein für sie. Die Enkelkinder schweigen still, sie spielen ein sehr stilles Spiel. Sie flechten Blumen stumm zum Kranz, denn sie verstehen das noch nicht ganz mit La Mama. Sie richten ihr das Kissen auf und wärmen sie mit Küssen auf, denn bald geht sie heim, La Mama. Santa Maria auf dem Platz, der bringen sie den letzten Schatz. Sie zünden viele Kerzen an und singen das Ave Maria. Ave Maria. Und allen wird auf einmal klar, wie schön es bei La Mama war. Die Hoffnung wischt die Tränen fort, vielleicht geht's gut mit La Mama. Man bringt den Krug, denn es wird spät, weil doch das Leben weitergeht, steht es so schlimm um La Mama. Und in den Wein, den man ringsum schenkt in die kühlen Becher ein, fallen heiße Tränen mit hinein und die Familie sitzt vereint. Die sich seit Jahren nicht gesehen, die haben nun ein Wiedersehen. Man wär so gern darüber froh, Madonna, ständ es doch nicht so mit La Mama. Eine Gitarre leise klingt, bis alles ganz Piano singt, ein Wiegenlied für La Mama. Wie sie es einst für alle sang, ein ganzes langes Leben lang, und alle beten, schläft sie ein, es soll doch nicht für immer sein. Allen wird auf einmal klar, wie schön es bei La Mama war. Die Hoffnung wischt die Tränen fort, vielleicht geht's gut mit La Mama. Geh niemals, niemals, niemals von uns fort. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hast an mich jede Stunde gedacht, hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen, hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hab dir Kummer und Sorgen gemacht, du hast verziehen, Mutter, du hast gewacht. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Heut kam ein Brief, den du mir schriebst, nur ein paar kurze Zeilen. Von Mutter Hand, dass du mich liebst, kam über tausend Meilen. Plötzlich warst du mir so nah, saß ich dir zu Füßen. Plötzlich war die Heimat da, mit tausend lieben Grüßen. Nun ist es spät, du bist so müd, schwer waren Mühe und Sorgen. Dein Sohn ist da, singt dir ein Lied, schlafe nun ein bis morgen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hast an mich jede Stunde gedacht, hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen, hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Habt ihr Kummer und Sorgen gemacht? Du hast verziehen, Mutter, du hast gewacht. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Sie verschönen der Mutter Gesicht. Denn sie krönen die Arbeit von Jahren und ein Leben in Treue und Pflicht. Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren, vor den Falten von Sorgen und Leid. Ich will helfen aus den letzten Jahren, zu machen ihre glücklichste Zeit. Für die lieben alten Menschen, die das Leben nie verwöhnt, hat mein Herz ein warmes Plätzchen, das sie mit der Welt versöhnt, weil sie in dem harten Leben weit mehr Leid als Glück erlebt. Haben sie heut weiße Haare und ein Lächeln, das versteht. Hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren, vor den Falten von Sorgen und Leid. Ich will helfen aus den letzten Jahren, zu machen ihre glücklichste Zeit. Schlaf ein, Prinzchen, schlaf ein. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Es ruhen Schäfchen und Vögelein, Garten und Wiese verstummt, auch nicht ein Bienchen mehr summt. Luna mit silbernem Schein gucket zum Fenster herein. Schlafe beim silbernen Schein. Schlafe, mein Kindchen, schlaf ein. Schlaf ein, schlaf ein. Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Die sieht er an, er weint und spricht: Solche Pferde wollt ich nicht. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen wär mein Paradies.

kreuz und quer fliegt ein Schwalbenpärchen her, ohne Rast und Ruh. Lieselchen, Lieselchen, munter wie ein Wieselchen, schaut so gerne zu, die sonst doch immer, immer singt und lacht. Ist heut ganz still und hat sich dann ganz satt gedacht. Immerzu, immerzu, wie die Schwälbchen ohne Ruh, ob das glücklich macht. Mutter unterm Dach ist ein Nestchen gebaut. Schau, schau, schau. Der Dompfaff ein Pärchen getraut. Trau, trau, trau, ja trau. Dass sie nur, wie glücklich die beiden sind. Sie fliegen hin und her, sie fliegen hin und her. Ach Mutter, ich nur ein Schwalbenkind. Wie schön das wär, das wär. bei uns zu Haus strahlend hell die Sonne auf. Und alles sieht gleich schön und freundlich aus, legt Mutter ihre Hände drauf. Ja, ja, wenn Mutter lacht, dann ist heller Sonnenschein. Ja, ja, wenn Mutter lacht, dann muss sie doch fröhlich sein. Der Tag auch hart und die Arbeit schwer, ich verliere niemals den Mut. Denn ich komm ja abends heim zu ihr und dann ist alles wieder gut. Ja, ja, wenn Mutter lacht, dann ist heller Sonnenschein. Ja, ja, wenn Mutter lacht, dann muss sie doch fröhlich sein. Hey, hey, wenn Mutter lacht, dann ist heller Sonnenschein. Hey, hey, wenn Mutter lacht, ja, dann muss jeder fröhlich sein. Bei ihrem schwer erkrankten Kind, da sitzt die Mutter still und weint, weil für sie in diesem Leben noch nie die Sonne hat gescheint. Sie geht gebeugt vor Schmerz und Kummer, so dass ihr fast das Herz zerbricht. Da wird das kleine Büblein munter und leise es im Fieber spricht. Weißt du, Mutter, was ich träumt hab? Ich hab im Himmel nein gesehen. Da waren so viele schöne Englein, zu denen möcht ich gerne hin. Dort brauchen wir kein Hunger leiden. Ich werd's dem lieben Herrgott sagen. Er soll mir auch zwei Flügel geben. Ich werd dich dann im Himmel tragen. Weißt du, Mutter, was ich träumt hab? Ich hab im Himmel eingesehen. Da waren so viele schöne Englein, zu denen möcht ich gerne gehen. Dort brauchen wir kein Hunger leiden. Ich sing mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Wenn des Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn das Schweizer Madel sang so schön. Holla dia dia, holla di holla di ho. Holla dia dia, holla di holla di ho. Blaue Blumen dann am Wegrand stehen, ja stehen. Das Schweizer Mädel sang so schön. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen glüht. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, rot Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen glüht. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen, fing es an, die ich liebe. Vergessen kann. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte habe ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Holla dia dia, holla di holla di ho. Dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn bei Alpen glüht. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen fing es an, wie ich nie vergessen kann. Ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn beim Alpen glüht. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen, fing es an, ich liebe. Vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Schwarzes Haar. Sie hat so Himmel, Himmel, himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Im Wald in der Schenke zum Kürassier klopft zur Nachtzeit durstig mich an. Es öffnet die schwarze Barbara, es schenkt ein der grobe Johann. Schenkt ein, Herr Wirt, schenkt ein, dein Kretzer brennt und raubt mir den Verstand. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nie gekannt. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nie gekannt. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so Himmel, Himmel, himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so

muss immer an sie denken. Moikana Schalali. Uns muss immer an sie denken. Moikana Schalali. Dort, wo die blauen Berge stehen, da hab ich sie zuerst gesehen. Kleinen Hafenbar saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und um Dolores zu vergessen, die seine Liebste war gewesen, sprach er zu Don Filippo, dem alten Spelunkenwirt. Hey, hey, Caramba, Carajo, ein Whisky. Janeiro, in einer klitzekleinen Hafenbar saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und er sprach, amigo mio, sie war die schönste Frau in Rio. Da lachte Don Filippo, der alte Spelunkenwirt. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. Ja, ja, die Katja, die hat ja Wodka im Blut, Feuer im Herzen und die Augen voll Glut. Ja, ja, die Katja, die hat ja nur eines im Sinn, sie schaut dich nur an und du bist hin. Wenn in der Taiga nachts die Herden Feuer brennen und der Tokaier süß und schön die Runde macht, wenn die Zigeuner nur noch einen Namen nennen, dann kommt die Katja, die immer singt und lacht. Sie tanzt ums Feuer süß und wild wie dieses Leben.

denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich, bin auch ich. Schwarzbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia. Mädel hat mir Bussel gegeben, hat mich schwer gekränkt. Hab ich's ihr gleich wiedergeben, ich nehm ja nichts geschenkt. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi. Mädel hat nicht Hof noch Haus, Mädel hat kein Geld, kein Geld. Doch ich geb's ihm nicht heraus für alles in der Welt. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia, ha, ha. Holdrio, jovi, jovi, dia. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, dia, ha, ha. Jovi, jovi, di. Jovi, jovi, di. Jovi, jovi, di. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. In einem Polenstädtchen, da wohnte einst ein Mädchen, das war so schön. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Nein, nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Ha, ha, ha, ha. Ich lud sie ein zum Tanze, da fiel aus ihrem Kranze ein Röslein rot. Ich hob es auf an ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Ich hob es auf an ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Ha, ha, ha, ha. Und als wir Abschied nahmen, lag sie in meinen Armen. Sie war so schön. Ein Ringlein gab sie mir zum Schluss und einen Abschiedskuss. Vergiss, Annuschka, nicht das Polenkind. Ein Ringlein gab sie mir zum Schluss und einen Abschiedskuss. Vergiss, Annuschka, nicht das Polenkind. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Ist tausendmal so schön. Edel, edel, edel Braut, zu schön und treu zu sein. Ihr Herz hat für so viele Platz. Ich bin nicht nur ihr einziger Schatz, doch ich wünsch mir ein Mägdelein, nur für mich allein. Frag mich nun, was soll ich tun? Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem solchen Mädel geben, das so viele andere liebt? Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben in so mancher Abendstund. Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem solchen Mädel geben, das so viele andere liebt? Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben in so mancher Abendstund. Morgen muss ich fort von hier, lebt wohl ihr Bergeshöhn. Und im Tal die Edeltraut möcht gerne mit mir gehen. Edel, edel, Edeltraut, wirst du auch treu mir sein. Genauso wie mein Edelweiß, mein kleines weißes Edelweiß. Doch leider bist du viel zu schön, zu schön und treu zu sein. Ich frag mich nun, was soll ich tun? Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem solchen Mädel geben, das so viele andere liebt? Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir